Vollgeil zu blasen. Ich tue es gern und oft. Mit meinen prallen Lippen blase ich hart und auch mal soft. Magst du es, wie ich blase? Dann geh ich auf die Knie und blas dir voller Lust diese kleine Melodie. Voll geil zu blasen. Yeah. Ich find's voll geil zu blasen. Ich tu es gern und Alter, was ist denn das hier für eine geile Nummer? Das ist ja der Oberwahnsinn. Ich bin gerade in eurem Club hier vorbeigelaufen und ich habe euer Lied gehört. Das hat ja mindestens 30.000 Beats. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe mir gerade vorgestellt, ich bin der Michel von die Blockflötenfreunde Lauingen. Und ich muss bei euch dabei sein. Sag mal, kann ich hier nicht mitmachen? Bitte. Ja klar, bist dabei. Ja. Ich liebe es zu blasen, auf jedem Instrument. Ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, ich blas ganz ungehemmt. Oh, wie ich sehe, hast du deine Flöte mitgebracht. Hol sie raus, ich sage dir, dann blas ich sie die ganze Nacht. Voll geil zu blasen. Yeah. Ich find's voll geil zu blasen. You blow my mind with Blasmusik.